Das Land ist nicht mehr das alte Land, sondern ein fremdes Land, das Land der Propaganda. Auf den Zügen, auf den Bahnhöfen, auf den Telegrafenstangen, auf den Mauern, auf dem Straßenpflaster, auf den Aborten, auf den Kirchtürmen, längs der Gartenzäune. Schulen, an den Kasernen wiederholen sich die Parolen der Regierung für den Krieg. Alles ist noch unterdrückter, verschüchterter, ergebener als gewöhnlich. Auch die Stadt ist kaum wieder zu erkennen. Die den Krieg und den Sieg verherrlichen. Ausrufen, aus ihrer Einsamkeit herausreißen, zusammensperren, ob